Der Dauerkonflikt mit der CDU und vor allem die Reibereien zwischen Seehofer und Merkel müssen beendet werden. Wir brauchen eine gemeinsame neue Flüchtlingspolitik, tönte es auf allen Fluren im Kloster Banz. Merkel hat sich bewegt, die CSU will sich auch bewegen. Aber so Landtagsfraktionschef Kreuzer. Dass wir nur etwas zustimmen können, was die Probleme auch löst, sodass die Menschen wieder Vertrauen fassen, reine Formelkompromisse können wir nicht machen. Bestärkt durch die breite Zustimmung einer aktuellen Meinungsumfrage für fast alle CSU-Forderungen in der Flüchtlingsfrage, von Grenzschutz bis Leitkultur, stellte CSU-Fraktionschef Kreuzer klar: Die Menschen in Bayern wollen ein schnelles Abschieben von vor allem straffälligen Ausländern. Sie wollen Einreiseerlaubnis nur für Flüchtlinge mit geklärter Identität. Dies setzt, da die Außengrenzen im Moment nicht entsprechend überwacht werden, natürlich einen Grenzschutz im Inneren voraus. Bundesinnenminister de Maizière weigerte sich als Gast bei der CSU aber weiterhin, hier notfalls auch bayerische Polizisten einzusetzen.